Okay, was soll ich sagen? Ich werd mal die Folter starten. Hier wird einiges gebrochen, so wie bei einem Polterabend. Zuerst die Stille, dann der Kodus gegen Wannabes. Phone, lass ihn, das ist unfair, du konntest Beats. Kann ich was für meine derben Skills? Ja, kann ich. Tag für Tag trainiert, während du nur gegen die Wand liest. Bring alle anderen Rapper auf den Boden, als welchen Flaggeschütz. Genügend Mädels abgefickt, was hat es mir an Kack genützt? Wobei, jeder macht seine Erfahrungen, außer DMCs, die nicht damit klarkommen, dass ich hier der beste Rapper in der Umgebung bin. Nicht nur große Reden schwingen, sondern auf eigenen Wegen ging. Nicht nur großen Texten angebe, bemerkt wie alle anderen an der Wand klebern. Sobald ich diese Verse spürt und jeder ehrlich ist, wenn er sagt, dass durch mich Deutschrap wieder Werte kriegt. Ich bin da und ihr versteht keinen Spaß. Nein, nein, ihr versteht keinen Spaß. Das ist mein Zeug, meine Mucke, mein Gedankengang. Und er steht fest, ihr kommt da lang nicht ran. Ich bin da und ihr versteht keinen Spaß. Nein, nein, ihr versteht keinen Spaß. Das ist mein Zeug, meine Mucke, mein Gedankengang. Und er steht fest, ihr kommt da lang nicht ran. Ich bin nicht kleinkariert, auch wenn es leicht passiert. Okay, dann sag mir mal, was ist 3 mal 4? 12? Ja, puh, nochmal Glück gehabt. Denn keiner da draußen wüsste das. Außer ich also, seht doch endlich ein. Es ist so einfach, der Chat zu sein. Jetzt, gleich, ja, sofort. Chill mal, ein bisschen Spaß kommt vor. Bonus ist genug davon, mir gehst du derbe auf die Eier. Du willst kotzen gehen, hier draußen steht ein Eimer. Bonus, hör doch mal mit dieser Scheiße auf. Nein, ich hab keinen Scheiß geraucht, so bin ich meistens drauf. Total verwirrt und ohne jeglichen Anhaltspunkt lauf ich durch die Stadt und mach an jeder Wand einen Punkt. Per Addict, per Spüldose, per sonstigen Zeug. Deine Freundin fand's cool, frag sie mal, was sonst noch so läuft. Ich bin da und ihr versteht keinen Spaß. Nein, nein, ihr versteht keinen Spaß. Das ist mein Zeug, meine Mucke, mein Gedankengang. Und er steht fest, ihr kommt da lang nicht ran. Ich bin da und ihr versteht keinen Spaß. Nein, nein, ihr versteht keinen Spaß. Das ist mein Zeug, meine Mucke, mein Gedankengang. Und er steht fest, ihr kommt da lang nicht ran.